Hast du schon gehört, dass immer mehr Mitarbeiter wegen Rückenproblemen krankgeschrieben sind? Die anderen müssen deshalb mehr arbeiten und könnten auch bald gesundheitliche Probleme bekommen. Ja, da müssen wir unbedingt etwas machen, und zwar schnell, bevor noch mehr Mitarbeiter ausfallen. Hast du eine Idee, was wir tun könnten? Wie wäre es, wenn wir Teams bilden, damit die Mitarbeiter die Patienten immer zu zweit pflegen und zum Beispiel beim Waschen oder Anziehen nur noch gemeinsam heben? Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Dazu haben wir zu wenig Personal. Wäre es nicht besser, wenn wir alle zusammenrufen und daran erinnern, dass sie immer die Hilfsmittel benutzen, die wir für die Pflege haben? Wir können das auch noch einmal zeigen. Einverstanden. Das ist ein guter Vorschlag. Ich werde mich darum kümmern. Wir brauchen aber auch langfristig eine Maßnahme zur Prävention. Was hältst du davon, wenn wir den Mitarbeitern kostenlose Kurse für Rückengymnastik anbieten würden? Das würde sicher helfen. Wir könnten ihnen außerdem einen Zuschuss zahlen, wenn sie Mitglied in einem Fitnessstudio werden möchten. Wenn die Mitarbeiter insgesamt mehr Sport treiben, wäre das sehr gut für ihre Gesundheit. Ja, das könnten wir versuchen. Lass uns mit der Leitung darüber sprechen. Alles klar, dann haben wir jetzt einen Plan.